Spade and Archer. Ja, mein Schatz. Draußen ist ein Mädchen, das möchte sie sprechen. Wanderley heißt sie. Eine Kundin. Sieht so aus. Sie werden sie sehen wollen, die reißt sie vom Stuhl. Immer herein mit ihr, mein Engel, immer herein. Der Malteserfalke. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Dashiell Hammett. Aus dem Amerikanischen von Peter Naujak. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Erster Teil. Was kann ich für Sie tun, Miss Wanderley? Könnten Sie... Ich dachte... Das heißt, ich... Wie wäre es, wenn Sie alles von Anfang an erzählen? Das war in New York. Ja. Ich weiß nicht, wo sie ihn kennengelernt hat. Ich meine, ich weiß nicht, wo in New York. Sie ist 5 Jahre jünger als ich und wir haben nicht dieselben Freunde. Ich glaube, wir haben uns nie so nahe gestanden, wie Schwestern das eigentlich sollten. Mama und Papa sind in Europa. Es bringt sie um. Ich muss sie zurückholen, ehe sie nach Hause kommen. Ja. Sie kommen am 1. Dann haben wir noch 2 Wochen. Ich habe nicht gewusst, was sie getan hat, bis ihr Brief kam. Ich war entsetzt. Ich habe ihr ein Telegramm geschickt und sie gebeten, nach Hause zu kommen. Ich habe es hierher geschickt, postlagernd. Das war die einzige Adresse, die ich hatte. Eine ganze Woche habe ich gewartet. Keine Antwort, kein einziges Wort. Deshalb bin ich nach San Francisco. Ich habe ihr geschrieben, dass ich komme. Das hätte ich lieber nicht tun sollen. Vielleicht nicht. Sie haben sie nicht gefunden? Nein. Gestern Nachmittag bin ich zum Postamt. Ich bin dort geblieben, bis es dunkel wurde. Heute früh bin ich wieder hin. Ich habe Corinne nicht gesehen. Dafür aber Floyd Thursby. Mhm. Er wollte mir nicht verraten, wo Corinne ist. Er hat gesagt, sie will mich nicht sehen. Das kann ich nicht glauben. Er hat versprochen, ihr zu erzählen, dass er mich getroffen hat. Und sie zu mir zu bringen. Und zwar heute Abend ins Hotel. Er hat gesagt, er weiß, dass sie nicht kommt. Er hat aber versprochen, selbst zu kommen, wenn sie nicht will. Oh. Entschuldigung. Schon recht, Miles. Komm rein. Miss Wanderley, das ist Miles Archer, mein Partner. Angenehm. Guten Tag. Miss Wanderleys Schwester ist aus New York mit einem Burschen namens Floyd Thursby durchgebrannt. Sie sind hier. Miss Wanderley hat Thursby getroffen und ist für heute Abend mit ihm verabredet. Vielleicht bringt er die Schwester mit, wahrscheinlich aber nicht. Miss Wanderley möchte, dass wir die Schwester finden, ihm entreißen und auf den Heimweg bringen, richtig? Ja. Miss das dürfte Wanderley. Kein Problem sein. Wir werden heute Abend einen Mann vor ihr Hotel beordern. Der wird ihm auf den Fersen bleiben, bis er uns zu ihrer Schwester geführt hat. Wann will er sie aufsuchen? Nach 8. In Ordnung, Miss Wanderley. Wir werden einen Mann dorthin beordern. Mrs. Spade, könnten nicht Sie oder Mr. Archer? Ich erwarte natürlich, dass ich dafür mehr bezahlen muss. Reichen $200? Reichen. Miss Wanderley, ich werde mich persönlich drum kümmern. Tod im Nebel. Hallo. Ja, am Apparat. Tod. Ja, in 15 Minuten. Was suchen Sie hier? Ich bin Sam Spade. Tom Paulhaus hat mich angerufen. Ah, natürlich. Ich habe Sie erst nicht erkannt. Sie sind da hinten. Hallo, Sam. Hab mir gedacht, du willst sie noch sehen, ehe wir ihn fortschaffen. Danke, Tom. Was passiert? Genau durch die Pumpe. Mit dem da. In Wembley. Englisch, nicht wahr? Wembley, Fosbury. Automatischer Revolver, 38er, 8 Schuss, wird nicht mehr hergestellt. Wie viele sind raus? Eine Kugel. Miles muss schon tot gewesen sein, als er durch den Zaun hier brach. Er hat ihn gefunden. Der Mann auf Streife, Schilling. Hat jemand den Schuss gehört? Herrgott, nochmal, wir sind doch auch erst gekommen. Sicher hat ihn jemand gehört. Wir müssen ihn nur noch finden. Miles' Kanone war in der Hüfttasche, dicht abgefeuert. Sein Mantel war zu. In seinen Taschen waren 160 Eier und ein paar zerquetschte. War er im Dienst, Sam? Er sollte einen Typ namens Floyd Thursby beschatten. Weswegen? Weswegen, Sam? Ich muss los. Oder willst du es seiner Frau beibringen? Blöd für ihn, dass es so kam. Miles hatte sicher seine Fehler, wie wir alle. Aber ich schätze, er muss auch ein paar gute Seiten gehabt haben. Wird wohl so gewesen sein. Hallo, Tom. Hallo, Lieutenant. Kommt rein. Auf das Verbrechen. Hast du es mal als Frau beigebracht? Mhm. Wie hat sie es aufgenommen? Ah, von Frauen verstehe ich nichts. Ausgerechnet du. Was für eine Kanone tragen Sie bei sich? Keine. Ich mag die Dinger nicht besonders. Im Büro sind natürlich welche. Eine davon hätte ich gerne gesehen. Sie haben nicht zufällig eine hier? Sehen Sie sich um, stellen Sie die Bude auf den Kopf, wenn Sie einen Haussuchungsbefehl haben. Nur red keinen Quatsch, Sam. Was wollen Sie, Dundee? Wer ist Thursby? Was ich über ihn weiß, habe ich Tom schon erzählt. Tom, haben Sie verdammt wenig erzählt. Ich weiß auch verdammt wenig. Warum haben Sie ihn beschattet? Miles hat ihn beschattet. Und zwar aus einem ziemlich einleuchtenden Grund. Wir haben einen Klienten und der zahlt für seine Beschattung. Wer ist dieser Klient? Aber. Sie sagen es mir jetzt oder Sie werden es vor Gericht sagen müssen. Schließlich geht's hier um Mord. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich geheult habe, wenn ein Bulle mich nicht leiden konnte. Sam, jetzt. Was juckt eigentlich deinen jungen Freund? Das will ich Ihnen sagen. Genau 35 Minuten, nachdem Sie die Burridge Street verlassen hatten, wurde Thursby vor seinem Hotel niedergeschossen. Tom sagt, Sie hatten so eilig, dass Sie nicht mal einen Blick auf Ihren Partner werfen wollten. Verdammt nochmal, Sam, du konntest ja nicht schnell genug wegkommen. Sie sind auch nicht zur Archer nach Hause, um es seiner Frau zu sagen. Wir haben dort angerufen. Ihre Sekretärin war da. Ich gebe Ihnen 10 Minuten, um an ein Telefon zu gehen und mit Ihrer Sekretärin zu sprechen. Weitere 10 Minuten für den Weg zu Thursbys Bude. Und damit bleiben Ihnen gute 10 bis 15 Minuten, um Thursby aufzulauern. Ich wusste, wo er wohnt. Wann sind Sie nach Hause gekommen? 4:20. Bin herumgelaufen und hab nachgedacht. Wo sind Sie herumgelaufen? Die Bush Street. Rauf und wieder runter. Haben Sie jemand gesehen? Nein, keine Zeugen. Sie haben Ihr Glas noch nicht ausgetrunken, Lieutenant. Noch einen, Tom? Nein, danke, Sam. Sie haben noch nicht genug beisammen, um mich einlochen zu können. Was, Dundee? Drei Frauen. Sie ist da drin. Ich hab dich doch gebeten, sie mir vom Leib zu halten. Ja, aber Sie haben mir nicht gesagt, wie. Stellen Sie sich nicht so an, Sam. Ich hab sie die ganze Nacht auf dem Hals gehabt. Tut mir leid, mein Engel. Ich habe nicht... Hallo, Ivar. Oh, Sam. Küss mich, Sam. Mein armer Liebling. Hast du es mal als Bruder gesagt? Heute Morgen gekommen. Oh, Sam. Hast du ihn umgebracht? Sei lieb zu mir, Sam. Du hast meinen Mann umgebracht, Sam. Sei lieb zu mir. Du hättest nicht herkommen sollen. Bitte, das war Sam. Nicht klug. Bitte. Du kannst nicht bleiben. Kommst du heute Abend? Nicht heute Abend. Bald? Bald. Wie bald? Sobald ich kann. Auf Wiedersehen, Ivar. Nun, wie sind Sie mit der Witwe zurechtgekommen? Sie glaubt, ich hätte Miles erschossen. Damit Sie sie heiraten können. Die Polizei glaubt, ich hätte Thursby erschossen. Werden Sie Ivar heiraten? Hätte keinen Stuss. Sie hält es nicht für Stuss. Warum sollte sie auch? Ich wünschte, ich hätte sie nie gesehen. Ja, jetzt vielleicht. Ich weiß nie, was ich mit Frauen reden oder machen soll, außer eben das eine. Außerdem konnte ich Miles nicht leiden. Das ist gelogen, Sam. Halten Sie es für möglich, dass sie ihn getötet hat? Und wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass Ihre Ivar erst ein paar Minuten zu Hause war, als ich heute früh um 3 bei ihr aufgekreuzt bin, um sie schonend auf ihr herbes Schicksal vorzubereiten? Aha. Sie hat mich vor der Tür warten lassen, während sie sich ausgezogen hat. Ich habe ihre Kleider gesehen auf einem Stuhl. Hut und Mantel lagen zu unterst. Ihre Bluse oben, die war noch warm. Sie hat gesagt, sie hätte geschlafen, aber das hat nicht gestimmt. Das Bett war aufgewühlt, aber die Falten kamen nicht vom Liegen. Du bist ja ein richtiger Detektiv. Sind Sie gestern Nacht mit ihr zusammen gewesen? Nein. Ehrlich? Ehrlich. Benimm dich nicht wie Dundee, Schätzchen, das steht dir nicht. Ach, sehen Sie mich an, Sam! Sie meinen immer, Sie wissen genau, was Sie tun. Aber Sie sind cleverer, als Ihnen gut tut. Und eines Tages werden Sie auf Ihrer Cleverness ausrutschen. Übrigens, Miss Wanderley hat angerufen. Was hat sie gesagt? Sie möchte Sie sehen. Sie wohnt im Coronet in der California Street, Apartment 1001. Sie sollen nach Miss LeBlanc fragen. Das werde ich tun, mein Schatz. Lass inzwischen das Spade und Archer von der Bürotür entfernen und durch Samuel Spade ersetzen. Ja? Morgen. Treten Sie ein, Mr. Spade. Der schwarze Vogel. Mr. Spade, ich muss Ihnen ein ganz, ganz schreckliches Geständnis machen. Ach, das. Wir haben Ihre Geschichte sowieso nicht geglaubt. Was? Wir haben an Ihre $200 geglaubt. Sie meinen... Ich meine, Sie haben mehr gezahlt, als wenn Sie die Wahrheit gesagt hätten. Und zwar so viel mehr, dass wir auch bestimmt anbeißen, Miss Wanderley oder LeBlanc. O'Shaughnessy. Ich heiße Bridget O'Shaughnessy. Das Dumme ist bloß, Miss O'Shaughnessy. 2 Morde sind so zusammengetroffen, dass die Polizei glaubt, bis zum Äußersten gehen zu können. Hab ich Schuld an gestern Abend? Ich würde sagen, es war nicht Ihre Schuld. Danke. Ich werde mir immer Vorwürfe machen. Mr. Archer war gestern Nachmittag noch so lebendig. Hören Sie auf! Er wusste, was er tat. Er ist nun mal unser Risiko. War er verheiratet? Ja, mit $10,000 Lebensversicherung. Ohne Kinder und mit einer Frau, die ihn nicht leiden konnte. Was erzählen wir nun der Polizei? Müssen Sie denn überhaupt von mir erfahren? Ich glaube, ich würde ein Verhör jetzt nicht überstehen. Könnten Sie nicht... Vielleicht. Doch dann müsste ich wissen, worum es eigentlich geht. Ich vertraue Ihnen, aber ich kann es Ihnen nicht erzählen. Ich habe Angst. Nein, nein, missverstehen Sie mich nicht. Ich vertraue Ihnen schon, aber ich habe Floyd vertraut und Mr. Spade, Sie können mir helfen. Ich weiß, ich bin nicht fair zu Ihnen, aber seien Sie großzügig, Mr. Spade. Verlangen Sie das nicht von mir. Sie sind stark. Sie sind findig. Sie sind mutig und unerschrocken. Sie brauchen keine Hilfe. Sie sind nämlich gut. Sie sind sogar klasse. Besonders Ihre Augen, wenn Sie sowas sagen wie, seien Sie großzügig, Mr. Spade. Das habe ich verdient. Ich habe ja selbst Schuld, dass Sie mir nicht mehr glauben können. Was ist letzte Nacht passiert? Floyd kam um 9 ins Hotel. Wir haben einen Spaziergang gemacht. Ich hatte das vorgeschlagen, damit Mr. Archer sich ihn ansehen kann. In einem Restaurant in der Geary Street waren wir essen und tanzen. Und so gegen 12:30 sind wir zum Hotel zurück. Floyd hat sich am Eingang verabschiedet und ich habe noch von drinnen gesehen, wie Mr. Archer ihm gefolgt ist. Und dann? Dann bin ich schlafen. Und heute Morgen habe ich die Schlagzeilen in den Zeitungen gesehen. Dann bin ich zum Union Square, habe mir ein Mietauto genommen und bin damit zum Hotel mein Gepäck holen. Nachdem ich gestern bemerkt hatte, dass mein Zimmer durchsucht worden war, musste ich umziehen. Also bin ich ins Coronet und habe ihr Büro angerufen. Ihr Zimmer im St. Mark wurde durchsucht? Ja. Während ich in ihrem Büro war. Eigentlich wollte ich Ihnen das gar nicht erzählen. Das heißt, ich soll Sie nicht weiter ausfragen? Ich habe nichts dagegen, Ihnen blind zu vertrauen. Aber ich kann Ihnen natürlich nicht helfen, wenn ich nicht ungefähr weiß, worum es eigentlich geht. Zum Beispiel müsste ich ein paar Anhaltspunkte über Ihren Floyd Thursby haben. Ich habe ihn im Orient kennengelernt. Wir sind letzte Woche aus Hongkong hier angekommen. Er hatte mir versprochen, mir zu helfen. Aber er hat mich verraten. Verraten? Warum wollten Sie ihn beschatten lassen? Ich wollte wissen, wie weit er schon gegangen war. Ich wollte wissen, was er tat, mit wem er sich traf und so weiter. Hat er Archer ermordet? Aber sicher. Er hatte eine Luger in seiner Schulterhalfter. Archer wurde nicht mit einer Luger erschossen. In seiner Manteltasche hatte er einen Revolver. Haben Sie ihn gesehen? Oft genug. Warum so viele Kanonen? In Hongkong hat man erzählt, er sei Leibwächter eines Glücksspielers, der die Staaten verlassen musste. Floyd ist immer schwer bewaffnet rumgelaufen und nie schlafen gegangen, ohne vorher zusammengeknülltes Zeitungspapier um sein Bett zu streuen. Da haben Sie sich ja einen reizenden Freund ausgesucht. Nur einer dieser Sorte hätte mir helfen können, wenn er loyal gewesen wäre. Wie tief sitzen Sie in der Tinte? So tief, wie es nur geht. Ich bin nicht Christus. Ich kann nicht aus Wasser Wein machen. Der Tag geht rum und Sie haben mir immer noch nichts gegeben, womit ich arbeiten kann. Wer hat Thursby umgebracht? Ich weiß nicht. Ihre oder seine Feinde? Ich weiß nicht. Hoffnungslos. Ich kann nichts für Sie tun. Ich danke Ihnen für alles, was Sie für mich getan haben. Ich werde sehen müssen, wie ich alleine zurechtkomme. Wie viel Geld haben Sie? Noch ungefähr $500. Geben Sie es mir. Es sind nur 400. Ich muss doch was zum Leben haben. Können Sie mir beschaffen? Nein. Sie müssen noch etwas haben, was sich zu Geld machen lässt. Ich habe noch ein paar Ringe, ein bisschen Schmuck. Na also, den werden Sie versetzen. Das Remedial ist dafür die beste Adresse, Ecke 5th und Mission Street. Draußen ist ein Mr. Joel Cairo. Ja, und? Maiglöckchen. Der Kerl ist schwul. Dann nur herein mit ihm, Schätzchen. Setzen Sie sich, Mr. Cairo. Ich danke Ihnen. Was kann ich für Sie tun, Mr. Cairo? Darf ich als Fremder Ihnen mein Beileid zu dem unglücklichen Tod Ihres Partners zum Ausdruck bringen. Danke. Darf ich Sie fragen, Mr. Spade, ob eine gewisse Beziehung zwischen diesem unglückseligen Ereignis und dem ein wenig später erfolgten Tod dieses Mannes namens Thursby besteht, wie das die Zeitungen andeuten? Ich bitte um Verzeihung. Mehr als nur müßige Neugier hat mich zu dieser Frage veranlasst, Mr. Spade. Ich versuche, ein Zierstück wieder zu beschaffen, das, nun sagen wir mal, abhanden gekommen ist. Ich dachte und hoffte, Sie könnten mir dabei behilflich sein. Dieses Zierstück ist eine Statuette, die schwarze Figur eines Vogels. Ich bin bereit, im Namen des rechtmäßigen Eigentümers der Figur die Summe von $5,000 für ihre Wiederbeschaffung zu zahlen. $5,000 ist eine Menge Geld, es. Herein! Noch irgendwelche Wünsche? Nein, gute Nacht, schließen Sie bitte ab, wenn Sie gehen. Gute Nacht. Wie gesagt, Mr. Cairo, $5,000. Sie wollen bitte Ihre Hände im Nacken verschließen? Der Levantiner. Ich habe die Absicht, Ihre Büroräume zu durchsuchen, Mr. Spade. Ich warne Sie. Ich werde ohne weiteres auf Sie schießen, falls Sie mich daran zu hindern versuchen. Fangen Sie schon an. Sie wollen sich bitte erheben. Ich muss mich überzeugen, dass Sie nicht bewaffnet sind. Das kommt davon, Maiglöckchen, wenn man fremden Männern an die Wäsche geht. Mal sehen, was Maiglöckchen so alles zu bieten hat. Büffelleder, nicht schlecht. $365. 3 5-Pfund-Noten. Ein griechischer Pass. 5 Bogen. Rosa Luftpostpapier. Mit vermutlich arabischen Schriftzeilen. Aha. Ein Artikel über die Morde an Miles und Thursby. Kaufmann von Venedig. Orchesterplatz im Giri-Theater. Für heute Abend. Nicht schlecht. 3 Taschentücher. Maiglöckchen. Eine Taschenuhr, Platin, Marke Longines, ein Füllfederhalter aus Silber und Onyx, ein Metallkamm im Futteral, eine Nagelfeile im Futteral, ein Gepäckschein der Southern Pacific, ein Bogenschreibpapier des Belvedere. Sieh an, mit meiner Adresse. Ich hätte Sie erschießen können, Mr. Spade. Sie hätten es versuchen können. Ich habe es nicht versucht. Ich weiß. Warum haben Sie mich dann geschlagen, nachdem ich entwaffnet war? Tut mir leid, aber stellen Sie sich meine Bestürzung vor, als ich feststellen musste, dass Ihr $5,000-Angebot nur aus Luft besteht. Da irren Sie sich, Mr. Spade. Ich bin nach wie vor bereit, $5,000 für die Rückgabe der Figur zu zahlen. Sie haben sie? Nein. Wenn sie nicht hier ist, warum sollten Sie dann eine ernstliche Verletzung riskiert haben, um mich an der Suche danach zu hindern? Ich soll es stillhalten, wenn Leute hier reinkommen und mir ihre Kanone unter die Nase halten. Sie haben mir die Adresse meiner Wohnung. Schon dort gewesen? Ja, Mr. Spade. Ich bin zwar bereit zu zahlen, aber es ist doch wohl nur natürlich, dass ich zuerst versuche, dem Eigentümer diese Ausgabe nach Möglichkeit zu ersparen. Wer ist das? Sie werden mir verzeihen müssen, wenn ich Ihnen diese Frage nicht beantworte. In Ihrer Brieftasche ist nichts, was nach $5,000 aussieht. Ich sehe, Sie wünschen eine Sicherheit für meine Aufrichtigkeit. Ein Vorschuss? Würde das Ihre Zweifel zerstreuen? Vielleicht. Würden, sagen wir, $100 genügen? Sagen wir 200. Wie Sie wünschen. Erster Tipp war, ich habe den Vogel, da sind Sie auf dem Holzweg. Wie lautet Ihr zweiter? Dass Sie wissen, wo er sich befindet. Oder dass Sie wissen, wo Sie ihn herkriegen. Abgemacht. Sie zahlen mir meine Auslagen, während ich diesen schwarzen Vogel für Sie auftreibe. Und $5,000, wenn ich es geschafft habe. $5,000, abzüglich sämtlicher Vorschüsse. In Ordnung. Die Sache ist doch legal. Sie hören mich doch nur an, um Ihnen das Ding zurückzuholen, nach Möglichkeit mit legalen Mitteln. Nach Möglichkeit? Und auf jeden Fall mit Diskretion. Sie erreichen mich im Belvedere, Zimmer 635. Ich hoffe zuversichtlich, Mr. Spade, dass aus unserer Verbindung der größte beiderseitige Nutzen erwächst. Darf ich meine Pistole wieder haben? Gewiss doch, hatte ich ganz vergessen. Hier. Ich danke Ihnen. Und jetzt wollen Sie bitte Ihre Hände auf der Schreibtischplatte liegen lassen? Ich beabsichtige, Ihre Büroräume zu durchsuchen. Dieser Grünschnabel. Den ganzen Tag hängt er schon an mir dran. Was darf's heute sein? Wie immer. Schnabel. 18 Stockwerke. Hier darfst du suchen. Ich muss nämlich zur Arbeit. Der zu klein geratene Schatten. Bringen Sie gute Nachrichten? Wir brauchen nichts mehr publik zu machen, was nicht schon publik gemacht ist. Die Polizei braucht also nichts von mir zu erfahren? Nein. Wie haben Sie das bloß fertiggebracht? Die meisten Dinge in San Francisco kann man kaufen. Oder sich einfach nehmen. Ich habe Joel Cairo heute getroffen. Sie? Sie kennen ihn? Ich habe ihn heute getroffen. Was hat er gesagt? Worüber? Über mich? Nichts. Er bot mir $5,000 für den schwarzen Vogel an. Und was haben Sie geantwortet? $5,000 ist eine Menge Geld. Natürlich ziehen Sie dieses Angebot nicht ernstlich in Erwägung. Warum nicht? $5,000 ist eine Menge Geld. Aber, Mr. Spade, Sie hatten versprochen, mir zu helfen. Gewiss. Aber haben Sie mit irgendeinem Ton einen schwarzen Vogel erwähnt? Aber Sie müssen es gewusst haben. Sonst hätten Sie es doch jetzt nicht gesagt. $5,000 ist viel mehr, als ich Ihnen jemals bieten könnte, wenn ich Ihre Loyalität kaufen müsste. Wenn ich Sie schon verhökern muss, warum nicht an den Meistbietenden? Ich habe Ihnen alles gegeben, was ich habe. Was verlangen Sie denn noch? Kann ich Sie vielleicht mit meinem Körper kaufen? Ich überleg's mir. Verdammt nochmal, das hat doch alles keinen Sinn. Will Ihnen ja helfen. Bis jetzt habe ich getan, was ich konnte. Wenn nötig, mache ich mit verbundenen Augen weiter. Aber ich kann's nicht, wenn ich nicht mehr Vertrauen zu Ihnen haben kann als jetzt. Ich muss mit Joel Cairo sprechen. Er ist im Theater. Seine Vorstellung ist bald zu Ende. Wir können ihn in seinem Hotel anrufen. Er kann nicht hierher kommen. Er darf nicht wissen, wo ich wohne. Dann bei mir. Glauben Sie, er kommt? Ja. der Luft. Gut. Dann richten Sie Mr. Cairo aus, er soll mich gleich nach seiner Rückkehr anrufen. Zu Hause, nicht im Büro. Mein Name ist Spade. Ja, die Nummer hat er. Machen Sie sich's bequem, Miss O'Shaughnessy. In der Zwischenzeit erzähle ich Ihnen eine Geschichte, die sich vor einigen Jahren im Nordwesten abgespielt hat. Ein Grundstücksmakler namens Flitcraft hatte eines Tages sein Büro in Tacoma verlassen, um zum Lunch zu gehen, und war nicht mehr zurückgekommen. Eine Verabredung zum Golf für kurz nach vier hat er nicht eingehalten, obwohl er selbst dieses Spiel angeregt hatte, eine knappe halbe Stunde vor dem Lunch. Frau und Kinder sahen ihn nie wieder. Es hieß, er und seine Frau hätten sich ausgezeichnet verstanden. Er hatte zwei Jungen, der eine fünf, der andere drei. Das Haus in einem Vorort von Tacoma gehörte ihm, genauso wie ein neuer Packard. Und er besaß alles, was sonst noch zum Leben eines erfolgreichen Amerikaners gehört. Charles Flitcraft hatte $70,000 von seinem Vater geerbt und durch sein Grundstücksgeschäft auf rund $200,000 vermehrt. Seine Angelegenheiten waren geordnet, wenn auch nicht im Hinblick auf sein Verschwinden. Ein Geschäft, das ihm einen ansehnlichen Gewinn eingebracht hätte, stand zum Beispiel einen Tag vor dem Abschluss. Nichts ließ darauf schließen, dass er mehr als $50 oder $60 in der Tasche gehabt hatte. Er verschwand einfach, wie eine Faust, wenn man die Hand aufmacht. Ja, Mr. Cairo, hier ist Spade. Können Sie zu mir nach Hause kommen? Ja, jetzt gleich. Ja, das glaube ich schon. Miss O'Shaughnessy ist hier und möchte mit Ihnen reden. Gut, dann bis gleich. Er wird in ein paar Minuten hier sein. Also, das war 1922. Und 1927... Ich arbeitete gerade für eine der großen Detektivagenturen in Seattle. Kam eines Tages Mrs. Flitcraft in unser Büro und erzählte, jemand hätte in Spokane einen Mann gesehen, der ganz wie ihr Ehemann aussehe. Ich fuhr rüber. Es war Flitcraft. Er wohnte schon seit einigen Jahren in Spokane als Charles Pierce. Er besaß ein Automobilgeschäft, das ihm jährlich $20,000 bis $25,000 Reingewinn brachte. Ein Haus in einem Vorort von Spokane. Er hatte eine Frau und einen kleinen Jungen. Und während der Saison ging er meistens nach vier Golf spielen. Was war geschehen? Als er an jenem Tag in Tacoma zum Lunch ging, kam er an einem Geschäftshaus vorbei, das gerade gebaut wurde. Ein Balken oder sowas fiel vom 8. oder 10. Stock herunter und knallte direkt neben ihm auf den Bürgersteig. Er berührte ihn nicht, schlug aber ein Stück Stein vom Bürgersteig ab. Das flog hoch und traf ihn an der Wange. Es riss ihm nur ein Stück Haut ab, aber als ich ihm begegnete, hatte er noch die Narbe. Er bekam einen fürchterlichen Schreck, wie er sagte. Aber es war mehr der Schock. Ihm war, als hätte jemand den Deckel vom Leben abgehoben und ihn einen Blick ins Getriebe werfen lassen. Flitcraft war ein guter Bürger, Ehemann und Vater. Das Leben, das er kannte, war eine saubere, ordentliche, vernünftige, verantwortungsvolle Angelegenheit. Und jetzt hatte ein herabstürzender Balken ihm gezeigt, dass das Leben nichts von alledem war. Er, der gute Bürger, Ehemann und Vater, konnte rein zufällig von einem herabstürzenden Balken ausgelöscht werden. Da ging ihm auf, dass Menschen durch Zufälle sterben und nur leben, solange der blinde Zufall sie verschont. Was ihn aufregte, war die Entdeckung, dass er in der Ordnung seiner Angelegenheiten die Harmonie mit dem Leben nicht erreicht, sondern verlassen hatte. Er sagte, noch ehe er 6 Schritte von dem Balken weitergegangen war, hätte er gewusst, dass er nie wieder Frieden findet, solange er sich nicht auf diese neue Erkenntnis eingestellt hätte. Der blinde Zufall konnte sein Leben durch einen Balken beenden. Genau so zufällig wollte er sein Leben ändern, indem er einfach davonging. Er fuhr an diesem Nachmittag nach Seattle und von dort mit dem Schiff nach San Francisco. 2 Jahre wanderte er herum, zog in den Nordwesten zurück, ließ sich in Spokane nieder und heiratete. Seine zweite Frau sah der ersten nicht ähnlich, aber in der Art waren beide ähnlicher als verschieden. Jene Art von Frauen, die ganz gut Golf und Bridge spielen und sich für neue Salatrezepte interessieren. Er bedauerte nicht, was er getan hatte. Es schien ihm ganz vernünftig zu sein. Ich glaube, ihm kam überhaupt nicht zu Bewusstsein, dass er wie selbstverständlich in dasselbe Gleis geraten war, das er in Tacoma fluchtartig verlassen hatte. Erst hat er sich auf herabstürzende Balken eingestellt, dann sind keine mehr herabgestürzt und prompt hat er sich darauf wieder eingestellt. Draußen steht ein Junge und beobachtet das Haus, Mr. Spade. Wie soll ich das verstehen? Ich hätte mir denken können, dass er wieder auftaucht. Hat er Sie reinkommen sehen? Natürlich. Machen Sie sich deshalb keine Sorgen, dann kommen Sie rein, Kairo. Es hat keinen Sinn, alles den Nachbarn vorzubeten. Es ist mir ein Vergnügen, Sie wiederzusehen, Miss O'Shaughnessy. Das glaube ich Ihnen gern, Joelle. Sam hat mir von Ihrem Angebot für den Falken erzählt. Wie rasch können Sie das Geld flüssig machen? Ich kann es ohne weiteres bis, sagen wir, morgen Vormittag 10:30 beschaffen. Also? Ich habe den Falken nicht. Aber in spätestens einer Woche habe ich ihn. Für wen wollen Sie ihn denn kaufen? Das habe ich schon Mr. Spade gesagt. Für seinen Eigentümer. Sie sind also zu ihm zurück? Das war die logische Entwicklung. Warum, wenn ich mir eine Gegenfrage erlauben darf, wollen Sie an mich verkaufen? Weil ich Angst habe, nach dem, was Floyd zugestoßen ist. Das ist auch der Grund, warum ich den Falken jetzt nicht habe. Ich habe Angst, ihn auch nur anzurühren, außer um ihn unverzüglich jemand anders auszuhändigen. Wie ist das mit Floyd eigentlich passiert? Das große G. Aha. Ist er hier? Ich weiß nicht. Aber was macht das schon für einen Unterschied? Es könnte einen himmelweiten Unterschied bedeuten. Für Mr. Spade. Oder für mich. Oder für Sie. Und ganz bestimmt für den Jungen vor dem Haus. Ja. Wenn es nicht der ist, den Sie in Konstantinopel hatten. Den Sie nicht vernaschen konnten. Das ist jetzt das zweite Mal, dass Sie Hand an mich legen, Mr. Spade. Ja, und wenn man Ihnen eine scheuert, werden Sie sich damit abfinden. Wer ist das? Ich weiß nicht. Bleiben Sie ruhig. Hallo, Sam. Wir dachten, du bist vielleicht noch auf. Gute Zeit für Hausbesuche. Worum geht's diesmal? Wir wollen mit Ihnen reden. Schießen Sie los. Wir müssen das doch nicht hier im Stehen machen, oder? Ihr könnt nicht rein. Das ist nicht dein Ernst. Tom, willst du Gewalt anwenden? Sie sollen Archer mit seiner Frau betrogen haben. Klingt, als ob Sie es gerade ausgedacht haben. Dann ist also nichts dran? Nicht das Geringste. Sie soll versucht haben, ihn zur Scheidung zu überreden, damit sie zu Ihnen kann. Aber er wollte nicht. Ist da auch nichts dran? Nein. Er soll sogar deswegen umgebracht worden sein. Dann bricht aber Ihre erste Theorie zusammen, dass ich Thursby umgelegt habe, weil er Miles umgelegt hat, obwohl Sie haben recht. Ich könnte Miles umgelegt haben, um seine Frau zu bekommen und dann Thursby, um ihm den Mord an Miles anzuhängen. Hör schon auf, Sam. Wir machen schließlich nur unsere Arbeit. Ich hoffe nur, ihr habt noch was an... Schätze, wir dürfen jetzt doch rein. Faule Fische. Das hat sie getan. Sehen Sie bloß. Blut. Waren Sie das? Ich war allein mit ihm im Zimmer. Er hat mich angegriffen. Ich habe versucht, ihn abzuwehren. Ich brachte es nicht fertig, auf ihn zu schießen. Sie lügt. Sie lügt. Ich bin völlig arglos hierher gekommen und bin von beiden angegriffen worden. Und als Sie dann gekommen sind, ist er hinaus und hat Sie hier mit der Pistole zurückgelassen. Und dann haben Sie gesagt, Sie töten mich, wenn Sie wieder gegangen sind. Und da habe ich um Hilfe gerufen. Und da hat sie mir die Pistole über den Kopf gehauen. Geben Sie mir erstmal das Ding. Na und jetzt Klartext. Wozu sind Sie hier? Er hat mich gebeten, herzukommen. Was wollte er? Er hat gesagt, er will mit mir reden. Worüber weiß ich nicht. Na schön. Und dann? Dann sind sie auf mich los. Erst hat sie mich geschlagen, dann hat er mir den Arm umgedreht und mir die Pistole aus der Tasche genommen. Und dann ist er raus und hat die Pistole hier gelassen, damit sie auf mich aufpasst. Er lügt! Ich glaube, wir liegen nicht verkehrt, wenn wir alle aufs Revier mitnehmen. Nur nichts übereilen. Alles lässt sich erklären. Was bringst du fertig? Miss O'Shaughnessy, darf ich Ihnen Lieutenant Dundee und Detective Sergeant Polhouse vorstellen? Miss O'Shaughnessy arbeitet als Agentin für mich. Das stimmt doch gar nicht! Ich habe sie erst kürzlich engagiert, gestern. Und das hier ist Mr. Joel Cairo, ein Freund. Oder zumindest ein Bekannter von Floyd Thursby. Er kam heute Nachmittag zu mir. Er wollte, dass ich etwas für ihn ausfindig mache, was Thursby bei sich gehabt haben soll, als er umgelegt wurde. Ich habe die Geschichte mit Miss O'Shaughnessy besprochen. Wir dachten, wir könnten vielleicht etwas über die Morde an Miles und Thursby aus ihm herausbekommen und deshalb haben wir ihn gebeten, herzukommen. Was sagen Sie dazu? Was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Versuchen Sie es doch mal mit den Tatsachen. Die Tatsachen? Schluss jetzt! Sie brauchen lediglich eine Aussage zu machen, dass die beiden Sie verprügelt haben. Das reicht für einen Haftbefehl. Na los, Cairo, machen Sie Ihre Aussage und dann machen wir unsere Aussage. Und dann hat er uns alle da, wo er uns haben will. Nehmen Sie Ihre Hüte. Na, Kinder, war das nicht eine prächtige Vorstellung? Nehmen Sie Ihre Hüte! Merken Sie eigentlich nicht, wenn Sie auf den Arm genommen werden? Sam! Los, ab ins Präsidium! Und dann werden Sie morgen in jeder Zeitung von San Francisco ausgelacht. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass einer von uns gegen den anderen aussagt. Wachen Sie auf, Lieutenant! Als es geklingelt hat, habe ich den beiden gesagt, das sind schon wieder die Bullen. Langsam fallen sie mir auf die Nerven. Wir werden sie ein bisschen hochnehmen. Sam, hör auf! Wenn ihr sie fortgehen hört, schreit einer von euch! Hör auf damit, Sam! Und die Platzwunden? An seiner Stirn und seinem Mund? Fragen Sie ihn doch. Vielleicht hat er sich beim Rasieren geschnitten. Ich bin gefallen. Ich bin über die Teppichkante gestolpert und gefallen, während wir so taten, als ob wir miteinander kämpfen. Faule Fische. Damit kommen Sie nicht durch. Sie haben um Hilfe gebrüllt und jetzt werden Sie sie annehmen. Nein, nein, Sir, es war ein Scherz. Er hat gesagt, Sie wären Freunde und würden das schon verstehen. Sie nehme ich auf jeden Fall wegen unerlaubten Waffenbesitzes fest. Und die beiden anderen nehme ich mit, um zu sehen, wer über diesen Scherz lacht. Stellen Sie sich nicht noch dümmer an als... Nein, nicht Sam! Um Himmels Willen! Dann bring ihn hier raus. Auf der Stelle. Wenn Sie nichts dagegen haben, begleite ich Sie hinaus. Bridget. Kindisch, was? Ich weiß. Aber ich kann es nun mal nicht ausstehen, wenn man mich schlägt. Ohne, dass ich zurückschlagen kann. Benehmen Sie sich immer so großspurig? Ich habe mich von ihm schlagen lassen, oder nicht? Er ist schließlich Polizeibeamter. Was haben Sie mit Cairo angestellt? Nichts. Und dabei haben Sie ihm die Pistole über den Schädel gehauen. Er hat mich angegriffen. Jetzt haben Sie Ihre Unterhaltung mit Cairo gehabt. Jetzt können Sie mir gegenüber den Mund aufmachen. Oh ja, natürlich. Also? Müssen Sie dazu Ihren Arm um mich legen? Nein. Sie sind völlig unberechenbar. Ich bin immer noch ganz Ohr. Ich muss jetzt gehen. Das ist eine schreckliche Geschichte. Nicht, ehe Sie sie mir erzählt haben. Schauen Sie doch auf die Uhr. Außerdem dauert es Stunden. Dann dauert es eben Stunden. Außerdem ist draußen noch der Grünschnabel. Glauben Sie, er steht immer noch vor dem Haus? Damit muss man rechnen. Könnten Sie das nicht feststellen? Ich könnte runter nachsehen. Oh, Das ist... Bitte, tun Sie's. Aber seien Sie vorsichtig. Kein Grünschnabel zu sehen. Er ist immer noch da. Wir haben also Zeit zum Reden. Sie sind ein hartnäckiger Mensch. Was ist nun mit diesem Vogel, der alle so auf die Palme bringt? Ich hab das alles so satt. Am liebsten würde ich gar nicht mehr darüber reden. Ich hab Angst vor Ihnen. Und das ist die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Doch. Ich kenne zwei Männer, vor denen ich Angst habe. Und beide habe ich heute Abend gesehen. Dass Sie vor Kairo Angst haben, kann ich verstehen. Gegen den können Sie mit Ihren Waffen nichts ausrichten. Und gegen Sie schon? Sie können es ja versuchen. Es ist ein Vogel, glatt und glänzend. Die Figur eines Habichts oder Falken. Ungefähr 30 Zentimeter hoch. Was macht ihn so wertvoll? Ich weiß nicht. Sie wollten es mir nicht erzählen. Sie versprachen mir 500 Pfund, wenn ich ihnen helfe. Später, nachdem wir uns von Joel getrennt hatten, versprach mir Floyd 750 Pfund. Auf welche Weise sollten Sie helfen? Die Figur von dem Mann zu kriegen, der sie besaß. Einem Russen namens Kemidov. Das war in Konstantinopel. Marmara. Weiter. Was geschah dann? Das ist alles. Ich hab's ihnen doch schon erzählt. Sie versprachen mir 500 Pfund, wenn ich ihnen helfe, und ich hab's getan. Und dann fanden wir heraus, dass Joel Cairo uns reinlegen wollte. Da sind wir ihm zuvor gekommen und haben dasselbe mit ihm gemacht. Aber damit war ich kein Haar besser dran, denn Floyd hatte nicht die leiseste Absicht, mir mein Geld zu geben. Und deshalb bin ich zu Ihnen, damit Sie mir helfen, herauszubekommen, wo der Falke ist. Sie lügen. Wunderbar. Klar. Ich lüge. Ich lüge immer. Ich habe immer gelogen. War wenigstens etwas an Ihrem Garn. Etwas? Wie viel? Nicht sehr viel. Wir haben noch die ganze Nacht vor uns. Versuchen wir es nochmal. Ich bin so müde. Ich habe alles so satt. Mich, das Lügen erfinden. Am liebsten würde ich. Der Malteserfalke. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Dashiell Hammett. Aus dem Amerikanischen von Peter Naujak. Erster Teil. Es sprachen Sam Spade, Dieter Laser, Bridget O'Shaughnessy, Susanna Fernandez-Genebra, Joel Cairo, Jens Wawracek, Effie Perrine, Sascha X, Miles Archer, Klaus Spürkel, Ivor Archer, Alan Schulz, Lieutenant Dundee, Hans-Jürgen Gerd,